gleich wie die Regenwasser bald verfließen und manche Farben leicht verschießen, so geht es auch der Freude in der Welt, auf welche manchem Mensch so viele Stücken hält. Denn ob man gleich zuweilen sieht, dass sein gewünschtes Glück erblüht, so kann doch wohl in besten Tagen ganz unvermut die letzte Stunde schlagen.